Unglaublich, das ist ja unglaublich. So. Ich bin noch am Blättern. Er ist noch am Blättern. Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge des Sein und Zeit Podcasts. Mein Name ist Philipp. Und ich bin immer noch Ralf. Ja, und nun schreiten wir fort in unserer Lektüre. Der zweite Paragraph ist heute an der Reihe. Jawohl. Aber erstmal ein paar Vorbemerkungen. Ich muss mich als erstes vielleicht mal korrigieren. Ich habe in der letzten Folge habe ich behauptet, die Gigantomachia wäre, hätte mit dem Titanen zu tun. Das ist aber natürlich falsch. Es hat mit den Giganten zu tun. Die Giganten sind zwar ein Produkt des Titanenkampfes, irgendwie die runterfallenden Blutstropfen von Kronos, die werden dann zu den Titanen, zu den Giganten, meine Güte. ganz durcheinander hier. Aber das wollte ich nochmal korrigierend anmerken. Okay. Ja, cool. Außerdem wollte ich auch nochmal die technischen Probleme. Mein Mikrofon ist in den letzten beiden Folgen zwischendurch immer mal wieder, ja, hat Störgeräusche produziert und das muss ich dann rausschneiden. Das hat vielleicht nicht so für den besten Tongenuss gesorgt, aber ich hoffe, wir haben das jetzt behoben. Ganz weiß ich das leider noch nicht. Wir testen das jetzt quasi mit dieser Folge noch aus. Ob mein Mikrofon jetzt dauerhaft funktioniert und ja, ansonsten muss ich dann noch weiter suchen, wo da das Problem liegt. Naja, das sind so die Sachen, wenn man gerade Anfänger ist beim Podcasten und so ein paar Wir arbeiten uns noch ein. Wir arbeiten uns noch ein, genau. Und ja, das also dem ist das auch so ein bisschen geschuldet, dass wir vielleicht nicht immer sogar, also gerade ich, wie ich gemerkt habe beim Hören, mal grammatisch falsche Satzenden und Sätze, das kommt bei mir öfter mal vor, aber das ist, ich hoffe, im Gesprächsfluss ist das dann nicht so schlimm. Mir ist eher aufgefallen, dass ich immer so rumstammel und irgendwie tausendmal irgendwie sozusagen irgendwie. Ja, das ist mir aufgefallen. Ja, aber das ist doch das gesprochene Wort, da kommt das mal vor dann, ne? Behaupte ich jetzt mal. Also ja, wahrscheinlich, glaube, ja, man stellt sich das selber immer anders vor, ne? Und so kommt es dann aber raus. Irgendwie spricht man dann immer mit vielen Füllwörtern, wenn man nicht so ganz direkt auf den richtigen Gedanken kommt, das ist dann. Das ist ja auch nicht wie ein Referat, dass man schon irgendwas vorbereitet hätte, sondern es ist ja das freie Gespräch, was hier stattfindet. Naja, ein bisschen Vorbereitung hier und da schadet nicht, aber vielleicht müssen wir uns da auch noch so ein bisschen noch einen Arbeitsethos zulegen, der dann dazu führt, dass wir hier wirklich den ganz lückenlosen Heidegger präsentieren. Ja, vielleicht hast du recht. Das ist ein bisschen, also meine, wir machen das auch hobbymäßig hier und ich weiß nicht, ob wir uns da nebenher noch so belasten können mit also wirklich tiefgehenden Untersuchungen. Ich glaube, es geht, also ja, es ist natürlich Arbeits, es wäre Arbeit. Arbeit, die Spaß macht, ne, natürlich. Ja, das war ich glaube halt, dass wir haben ja angekündigt, dass wir eine persönliche Art des Lesens da haben. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Ja, denke ich auch. Auf der anderen Seite, ich hätte gerne letztes Mal noch mehr zur Metaphysik gesagt. Und das hätte ich eigentlich auch gerne heute nachgeholt, aber dazu hätte ich mich tatsächlich vorbereiten müssen. Das kann ich nicht so einfach, also ich glaube, das haben wir wirklich nicht ausgeschöpft. Das ist auch so ein weites Feld, ne? Da wüsste ich an deiner Stelle jetzt auch nicht so genau, wo ich da aufhören sollte. Von Anfang ist natürlich ganz zu schweigen dann. Ja. Ja, also das ist... Ja, weil ich so im Nachhinein hatte ich wirklich das Gefühl, dass es möglicherweise nicht ganz klar geworden ist. Aber das können wir vielleicht auch noch später nochmal nachholen. Ja, oder vielleicht müssen wir da auch mal auf den guten Hörer vertrauen, dass er vielleicht sich das selbst aneignet und nicht alles für bare Münze nimmt, was wir hier absondern. Naja, also wir selbst müssen das ja machen. Sonst macht das Gespräch ja überhaupt gar keinen Sinn, oder? Ja, na gut, also... ich glaube, da haben wir so ja, wie sagt man, das Organisatorische, kann man das so sagen, haben wir damit dann abgehakt. Dann können wir jetzt eigentlich direkt weitermachen im Text. Paragraph 2, wie ich schon erwähnt habe, mit dem Titel Die formale Struktur der Frage nach dem Sein. Ja, also die Struktur der Frage ist jetzt unser Thema. Mhm. So, und dann geht's gleich los. Die Frage nach dem Sinn von Sein soll gestellt werden. Ja, ich glaube, das ist wieder... Schön kursiv gedruckt. Genau, das ist wieder gestellt. Eine Bildsprache. Und zwar nämlich gestellt werden, wie der Jäger das Reh stellt. Hm. Ne? Also das ist... Ich dachte, glaub, ja, das, so hätte ich so, so habe ich mir das gedacht. Also dass ja, er das da wirklich meint, im Sinne von... und das kommt ja dann in dem zweiten Absatz, glaube ich. Ja, da ist das so, dass einfach, ja, nur so hinfragen. Und mit nur so hinfragen, das ist nicht gemeint als oberflächlich fragen, glaube ich, sondern damit ist gemeint, dass man direkt die Frage direkt einfach so stellt. Also ich sehe da, wenn ich jetzt so einfach losschießen würde, wie geht's dir denn so? Das ist so. Ja, aber das so habe ich das so dahin fragen. Aber zu dem Gestellt nochmal zurückzukommen. Ja, das wie ich du glaube, das ich glaube, das hast, ist der Gegensatz. Gesehen. Genau, das ist nämlich der Gegensatz zum nur so hinfragen ist nämlich die Frage wird gestellt, wie man endet. Das heißt, die Frage selber, also ne, das nur so dahinfragen heißt zum Beispiel, welche Farbe hat die Wand? Ja. So. Mhm. Und wenn ich jetzt die Frage stelle, dann ist gleichzeitig in meinem Fragen die Frage selber das Thema mit. Ja. Also, ne? Also die Frage fragt dem nicht nur nach einer schlichten Antwort, sondern sie fragt, macht sich selbst zum Thema mit. Und das ist ja sozusagen die, wenn man jetzt wieder auf diese Struktur Thema kommt, im Grunde genommen das, was Heidegger ja späterhin dann macht. Darum ist ja das Dasein, also der Mensch sozusagen, das Dasein, das ist ja das Seiende, dem wir uns zuwenden. Das weil es das Seiende ist, dem es um sein Sein geht. Und genauso ist es jetzt schon mit der Frage. Die Frage selber muss so gestellt werden, dass sie sich selbst zum Thema macht. Ne? Und das ist und so ist, glaube ich, die Erklärung. Also wir können das ja mal durchgehen, aber auch nochmal meine Lesart gestellt. Ich musste tatsächlich an meinen Lateinunterricht zurückdenken. Okay. Ponere, setzen, stellen, legen, sozusagen. Ja. Das ist hauptsächlich in der Ackerbaukunst verwendet worden, das Verb. Ne? Also, deswegen, ich war noch ganz auf der biologisch-pflanzlichen Metapher, die vom letzten Teil mitgenommen wurde, ne? Und habe eher das da drin gelesen. Ne? Aber ich denke, da werden wir aber auch nicht irgendwie zu einer Lösung kommen, wie das gestellt jetzt hier gemeint sein soll. Ich finde beide Interpretationen relativ plausibel, wenn man denn sich so weit aus dem Fenster lehnen mag, weil das ist natürlich eine sehr offene Sprache, die jetzt nicht aber interessant, dass wir gleich beide das Metaphorische gedacht haben. Das ist ja interessant, also, ne? seit letztem Mal bin ich da. Also ganz sehr schön, ja. Naja, aber so viel noch dazu. Dann können wir tatsächlich weitergehen. Wolltest du anfangen? Ja, mir ist gerade eingefallen, dass meine Lesart ja ein bisschen martialischer ist, ne? So mit dem Reh. Gut. Hier, und ein bisschen, was ich meine mit dem Gestellt, also das Gestellt bedeutet im Grunde genommen, die Frage macht sich selbst zum Thema. Das ist der zweite Teil des folgenden Satzes. Also, wenn das die Fundamentalfrage ist, dann bedarf solches Fragen der angemessenen Durchsichtigkeit. Und mit Durchsichtigkeit, so verstehe ich es, dass damit gemeint ist, dass die Frage sich selbst zunächst aufklären muss. Der Frager muss sich über sich selbst und die Frage muss sich über sich selbst zunächst aufklären, weil, und das die Erklärung kommt dann hin, jedes Fragen ist ein Suchen, okay. Jedes Suchen hat ein vorgängiges Geleit aus dem Gesuchten her, okay. Also bedeutet, wenn ich etwas suche, dann suche ich immer nach etwas. Ja, das ist fast schon phänomenologisch ausgedrückt. Ne? Ja, also die Suche bestimmt, man kann eine Suche nur anfangen, wenn man etwas hat, das man sucht. Ne? Also genau. Es gibt keinen Suchenden, der nicht irgendetwas suchen würde. Denn ich suche, was suchst du denn? Ja. Uff. Mhm. Genau. Muss ich erst noch rausfinden. Ja, naja, es gibt da ja lustige Analogien, die man da ziehen könnte. Mir fällt jetzt gerade das Vergessen ein. Ja. Ne? Also das Vergessen ist ja, also wenn man merkt, dass man was vergessen hat, dann weiß man, dass da was war. Und wenn man es denn dann wieder findet, ne? also wenn es einem wieder einfällt, dann weiß man auch, dass es genau das war, was man vergessen hatte. Das ist sehr interessant, oder? Also, weil... Dazu gibt es auch eine Anekdote. Oh, dann schieß über, mal los. Von Kant. Aber das Dumme ist, es ist erstens nur eine Anekdote und zweitens habe ich sie auch nur halb im Kopf. Nämlich Kant hatte einen langjährigen Diener, einen ganz alten langjährigen Diener und der war irgendwann gestorben. Lampe hieß er, glaube ich. Lampe, ja. Lampe, genau. Und dann hat er sich, als der dann halt gestorben war, konnte er sich nicht gut dran gewöhnen, dass der nicht mehr da war und dann hat er sich einen kleinen Zettel geschrieben, auf den er geschrieben hat, Lampe muss vergessen werden. Nur als Anekdote dazu. Sehr schön. Schöne Lampe, Anekdote. Ja, wunderbar. Gut, ja, also die Suche vom ist, Gesuchten her, ja, vom müssen wir das also her verstehen. Fragen ist, dass er keine Suchen des Seienden in seinem Das und So sein, also dass es überhaupt ist und wie es ist. Genau. Das erkennende Suchen kann zum Untersuchen werden, als zum freilegenden Bestimmen dessen, wonach die Frage steht. Ja, da sind wir schon fast wieder mit einem Fuß in der Wissenschaft, denn da wird meistens untersucht, oder? Also das habe ich jedenfalls da bei dem Untersuchen, dass in Klammern, ja. Klammern da steht, das habe ich da schon dann mitgesehen. Ne? Also ja. Okay, das ist dann die Wissenschaft. Okay. Ich glaube, dass das Untersuchen, das will er hier auch gar nicht so, so stark machen, oder? Ja, das habe ich gar nicht gesehen, aber ja, finde ich gut. Finde ich eine gute Lesart. Tja. Okay, das fragen wir als Fragen nach. Sein G fragt es. Ja, da muss man auch schon wieder innehalten, glaube ich. Ja. Das Gefragte ist, ja, der Inhalt der Frage, oder? Es ist nicht das... nicht das, was befragt wird, da kommen wir auch noch später zu, aber es ist das, was gefragt wird. Genau, genau. Ne? Genau. Also das Ausgesagte sozusagen. Ne? Also wenn du die Frage aussprichst, ist das Gefragte das, was du sagst. Ja, jetzt geht es noch weiter. Alles Fragen nach ist in irgendeiner Weise ein Anfragen bei. Aha. Und zum Fragen gehört außer dem Gefragten ein Befragtes, wie ich eben schon gesagt habe, das Befragte. Ja. Das ist also, das Anfragen bei ist halt das Befragte. Also das richtet sich an das Befragte. Genau. Also zu wem gehen wir sozusagen hin, um die Lösung zu erfahren. Man nimmt also das Gefragte, formuliert daraus eine Anfrage bei und stellt sie an das Befragte. Genau. Es ist eigentlich simpel. Das erklärt sich eigentlich alles fast von selbst, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn wir... da ein bisschen näher noch rumstochern. Ja, was halt der Punkt ist, vielleicht sollen wir das auch nochmal sagen, was ja der Punkt dann dabei ist, ist, dass er uns klar macht, was wir eigentlich alles schon voraussetzen mit einer Frage. Also das, er will ja vorbauen dem Gedanken, dass man einfach fragt und eine Antwort bekommt und dann glücklich ist. Weil in der Philosophie versucht man natürlich ganz am Anfang anzufangen und nicht so viele Sachen vorauszusetzen, weil die Dinge, die dann vorausgesetzt werden, müssen ja auch erklärt werden. Die sind ja nicht erklärungsfrei. Und darum macht er sich hier so eine Mühe mit der Frage. Ja, also als ich das erste Mal gelesen habe, war ich auch sehr überrascht, was man da noch rausholen kann aus so einer einfachen Sache wie Fragen. Ne? Also das ist ja eines der natürlichsten Dinge der Welt, dass man fragt. Man fragt, wo ist das Auto, wo habe ich mein Fahrrad hingestellt, weißt du das noch und sowas. Ne? Also da ist aber auch all diese Elemente, die Heidegger hier aufzählt, sind da aber im Grunde genommen auch drin. Ne? Also es gibt einen Befragten, das Gefragte, das Anfragen bei, und am Ende, und das kommt ja dann zum nächsten Satz, das Erfragte ist dann das, was man erhält. Genau. Das ist dann der Rückkanal sozusagen. Ne? Genau. Eins noch, und das ist genau das, was wir vorher irgendwann auch schon mal besprochen haben, dass ja, du hast es gesagt mit dem Untersuchen, dass genau diese ganzen Sachen ja in einem naiv, also es betrifft ja nicht nur das alltägliche Fragen, wo diese Dinge nicht thematisiert werden, sondern es gibt ja auch ein wissenschaftliches Fragen, ja, wo das so nicht zur Sprache gebracht wird. Ja, wie gesagt, das sehe ich im Untersuchen mit und da thematisiert. Hast du das, genau, das ist halt. Und jetzt aber eben noch nicht, ja. Und noch nicht, also da ist keine Art von Methodik oder so, die man, also für eine Untersuchung braucht man natürlich eine Methode, Messinstrumente und so weiter und so fort im normalen Sinne, aber ja, wir sind ja hier philosophisch unterwegs, da ist das jetzt nicht so thematisch wertvoll, sag ich jetzt mal, aber trotzdem muss das in irgendeiner Art und Weise Berücksichtigung finden. Und das tut es da meines Erachtens. Ja. So. Also, jetzt geht's weiter. Das Fragen selbst ist ein Verhalten. Ja, weil also wichtig, ja. Ja, genau. Und zwar ein Verhalten eines Seienden. Nämlich des Fragers. Ja. Denn, ja, wir sind als Wesen, als Menschen sind wir ja Seiende. Ja. Deswegen, und auch als Frager bleiben wir diese Seiende. Ja. Ne? Und deshalb hat es einen eigenen Charakter, es hat eben einen eigenen Charakter des Seins. Das Fragen selbst. Ja, das ist schon, also da wird dann nebulös meines Erachtens so ein bisschen, ne? Also da, ja, fängt man schon an so ein bisschen, Charakter des Seins? Ja, Charakter ist ja eigentlich ist was anderes. Hier ist Charakter tatsächlich metaphorisch auch gemeint, würde ich behaupten. Ne? Also, weil er meint hier eben nicht Charaktereigenschaften ähnliches, sondern eine Einstellung, die man hat, wenn man fragt. Ja. So würde ich das lesen hier. Und das ist so in dem Wort Charakter meines Erachtens nicht drin. Ja, ich meine, wenn du, ja, es ist natürlich metaphorisch. Man darf das jetzt nicht überbewerten. Nein, ne? aber ich meine, dass dieses Problem trifft natürlich auf das alles zu. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel auch anfängst, das sind ja auch Sprachspiele, was er da macht. Also mit dem B-Fragten, R-Fragten, G-Fragten. Das sind natürlich Sachen, die sich auch einfach aus der Sprache ergeben. Das ist das Eigenartige. Also ne? Es ist natürlich, gleichzeitig ist es natürlich irgendwie schön, dass er das so macht und dass er sozusagen auf diese Problematik hinläuft, aber es ist natürlich wie so eine Art Kinderspiel mit Worten, um das nochmal zu sagen. Es ist schön, dass er, wie es ist, aber es ist eben nicht hat keine andere Evidenz, außer dass es eben schön ist. Also da würde ich, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja, okay, nicht das war gehen. Vielleicht also zu defetistisch oder irgend sowas, aber... Ich denke schon, dass er da Dinge anspricht, die durchaus da sind. Ne? Also das ist jetzt keine Erfindung von ihm, aber... absolut richtig. Und also nichts Fiktionales auf jeden Fall, ne? Oder Fiktives, wenn man es so nennen will, dass er da anspricht, sondern das ist durchaus auffindbar. In der wirklichen Welt, wie sie ist. Ja. So, dann aber der Charakter kommt gleich nochmal. Ne? Ein Fragen kann vollzogen werden als nur so hinfragen, das, was ich vorhin schon erwähnt habe, oder als explizite Fragestellung. Betonung von mir. Ja, ja, aber also da hat er diesen das ist Gegensatz ja nicht das von nur so hinfragen oder explizite Fragestellung. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was er jetzt gerade unter Charakter des Seins... Aber also man könnte es so verstehen, ne? Also es gibt immer den Modus des nur so Hinfragens und mal die Fragestellung, die präzise präzise ausgerichtet ist, und das nur so Hinfragen ist so lapidar. Aber das bezieht sich schon auf den Charakter, guck mal. Denn also das Eigentümliche der expliziten Fragestellung liegt darin, dass das Fragen sich zuvor nach all den genannten konstitutiven Charakteren der Frage selbst durchsichtig wird. Da hast du wieder die Durchsichtigkeit von oben. Genau, also es geht schon darum, dass halt sich die Frage, dass die Frage selbstbewusst wird, ihrer selbstbewusst wird sozusagen. Also dass sie oder für uns, ne, nach den konstitutiven Charakteren der Frage selbst. Naja, und dann sind diese konstitutiven Charaktere der Frage eben das G-Fragte, das B-Fragte und das R-Fragte. Ist das richtig? Beziehst du das auch da drauf? Ich habe dir nur halb zugehört, muss ich ehrlich gestehen. Ich war das auch noch schön. Am Lesen. Das ist schön. Ich bin nicht beim Lesen. Nee, es tut mir leid, aber ich hatte hier schon Vorgriffe tatsächlich in meinen Randnotizen hier, ja. Wo schon überall Dasein steht. Und ich habe tatsächlich gesucht, ob er hier schon irgendwo Dasein gesagt hat. Bald. Hat er aber noch gar nicht. Ne? Kommt ich habe das quasi. In Rückschau habe ich das, habe ich hier Randnotizen gemacht. Ja, das also kommt auf so, vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass die Randnotizen noch von meinem ersten Durchgang des Lesens sind. Also deswegen mache ich immer keine. Im Grunde nerven die mich nur. Weil jedes Mal, wenn ich dann wieder meine eigenen Randnotizen sehe, nerven sie mich tierisch. Weil ich dann hinterher denke, nee, das ist ja doch ganz anders. Also, ja, aber es ist immer spannend, finde ich, zu sehen, wenn man dann nochmal ein Buch in die Hand nimmt, dass man früher schon mal gelesen hat und man jetzt auf einmal andere Dinge darin sieht und dann auf seine Randnotizen zurückblicken kann und dann versteht, dass man... Auf sein früheres Ich nochmal so schaut. Ja, das ist also... Ja, ich weiß, was du meinst. Also da kommen interessante Dinge zum Vorschein. Und offensichtlich, wie gesagt, habe ich hier das Dasein schon mit in diesen Absatz reingeholt, obwohl es wörtlich hier noch gar nicht drin vorkommt, ja. Schon wieder ein Vorgriff, leider, dadurch. Aber vielleicht, Na, aber ich glaube, um das jetzt mal... Ich glaube, du hast ja damit recht, weil das, was wir hier erleben, ist ja die Hinführung zu der Erklärung, warum wir uns mit dem Dasein ganz besonders beschäftigen. Ja, richtig, ja. Von daher ist es absolut richtig und wir können das ja schon mal so in den Raum werfen. Als quasi Ausrufezeichen sozusagen. Mhm. Dieses alles führt uns dahin, dass wir hinterher uns dem Dasein Wo wir aber auch noch nicht wissen genau, was es denn sein soll. Nee, im Moment wissen wir das noch nicht. Da kommen wir gleich hin. Genau. Aber... Ja, wie gesagt, das war ein Vorgriff. Ohne die werden wir offensichtlich nicht auskommen. Ja. Schon in der letzten Folge hatten wir das ja, dass wir vor- und zurückgreifen. Aber so ist es nun mal, wenn man so einen Absatz kann man eben nicht sich nochmal neu beim Lesen erschließen. Aber macht ja nichts. Ich meine, das ist ja auch, also wenn ich es richtig verstanden habe, wollen wir das ja auch einfach uns gegenseitig erzählen, wie wir es verstanden haben. Ja, richtig. Und dann ist es ja auch okay. So, also da haben wir jetzt nochmal wieder, die Frage soll gestellt werden. Ja, also für mich ist das die Wiederholung des ersten Absatzes, also der jetzt eine ganz andere Qualität bekommt. Das ist im Grunde genommen fast wortgleich wie der erste Satz, ne? Also hier steht, nach dem Sinn von Sein soll die Frage gestellt werden. Und der allererste Satz dieses Paragraphen hieß, die Frage nach dem Sinn von Sein soll gestellt werden. Also da ist, also vom Assertorischen her gibt es da kaum Unterschiede. Und im Grunde genommen ist das, was danach folgt, so ähnlich. Das ist nämlich im Grunde genommen wie eine Explikation oder so, also eine Auslegung von dem, was er oben gemacht hat. Kann man das so sagen? Als Suchen, also das Suchen hatten wir ja oben auch schon, jedes Fragen ist ein Suchen. Du bist schon beim, als Suchen bedarf das Fragen einer vorgängigen Leitung vom Gesuchten her. Das hatten wir ja oben auch schon. Naja, und dann kommt ein sehr interessanter Satz. Genau. Der auch schon in der letzten Folge sich andeutete und hier einfach so rausgehauen wird. Also ich finde es schon ganz schön kühn an dieser Stelle vielleicht, das dann einfach so zu schreiben, dass das so wäre. Ich lese mal vor. Ja. Der Sinn von Sein muss uns daher schon in gewisser Weise verfügbar sein. Ich weiß jetzt, dass daher, das finde ich besonders kühn sogar. Also jetzt kommt auf einmal wieder daher. Also es ist ja klar, dass uns das Sein schon... Ja, das ist aber ja sein Stil der Argumentation. Also ich meine, ist klar, was soll anderes dabei rauskommen? Ja, aber also B fragten. Was ja im Grunde genommen dabei rauskommt, ist, dass wir das, was wir suchen, eigentlich schon haben. Richtig, ja. Auf eine Weise. Aber es ist, also wie gesagt, wir hatten ja zum Schluss der letzten Folge waren wir uns ja auch, da fragtest du mich, findest du das plausibel? Ist das in irgendeiner Art und Weise bewiesen, was Heidegger da will? Und wenn man sagt nein, dann ist das natürlich jetzt besonders interessant, dieser Satz, finde ich. Weil er stellt die Sache so hin, dass sie so sei. Ja. Ja. Aber interessant ist dann auch, dass er weitergeht mit angedeutet wurde. Das hebt das daher, dieses starke daher so ein bisschen wieder auf. Ne? Genau. Und zwar angedeutet wurde, wir bewegen uns immer schon in einem Seinsverständnis. Ja, das ist im Grunde genommen die Wiederholung aus dem letzten Paragraphen. Ja, aber was danach kommt und jetzt, ja, das ist nochmal wieder, also im Grunde genommen ist das genau dasselbe nochmal gesagt, wie im Satz vorher, nur jetzt kommt für mich der entscheidende Satz. Aus ihm heraus erwächst die ausdrückliche Frage nach dem Sinn von Sein. Hm. Nämlich aus dem Seinsverständnis erwächst die ausdrückliche Frage nach dem Sinn von Sein. Hm. Denn das ist eine neue Qualität, das stimmt. Ja. Und das ist ja auch der entscheidende Punkt. Weil sozusagen, wer das Problem nicht hat, der hat das Problem nicht. Hm. Bisschen ist das. Ja, aber. Also, das ist das Ding. Also, sozusagen ohne Metaphysik. Also, wer keine Metaphysik hat, hat keine metaphysischen Fragen. Punkt. Genau. Ja, aber. Ja, du hast es eigentlich im Grunde genommen, hast du es jetzt gerade auf den Punkt gebracht. Was ich jetzt anschließen würde. Ja, wie gesagt, es benötigt die Frage. Ja. Und ohne diese Frage gäbe es auch sozusagen die Möglichkeit gar nicht zum Sein vordringen zu wollen. Und wie du schon sagtest, wenn man die Frage nicht hat, ja, dann ist das kein Problem. Dann ist genau. Hat man ein schönes Leben? Ja, aber deswegen ist das ja dann auch noch fast schon doppelt so interessant, was er über das Gefragte, Erfragte und so weiter gesagt hat. Ne? Weil das dann ja sozusagen die Momente näher darstellt, die ja absolut notwendig sind, damit man überhaupt zur Thematisierung von Sein kommt, ne? Ja, und das ist gleichzeitig ist das ja auch die Erklärung dafür, warum wir, wenn wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, wieder zu den Griechen gehen. Ja. Oder Heidegger. Weil einerseits ist es so, er sagt einerseits, alles ist davon geprägt. Mhm. Und andererseits, und das bedeutet ja für uns, dass in allem Fragen wir nicht bei Null anfangen können, mhm, sondern immer verstehen müssen, dass wir unsere Fragen ja auf einem Hintergrund das Gesuchte bilden. Oder das und, Gefragte. Genau, und das ist sozusagen, dass wir schon eine Richtung mitbekommen haben. Ja. Und dass daher unser Fragen auch überhaupt kommt. Also, mhm, dass genau diese Fragen nämlich überhaupt gar nicht auftauchen würden, wenn nicht vorher schon ganz viel passiert wäre in der Geschichte sozusagen. Ja, das einerseits. Und ja, natürlich ist dadurch, dass man Gefragtes und Gesuchtes hat, ja, heißt das ja, dass wir in irgendwelchen Zusammenhängen leben. Und diese Zusammenhänge uns mitbestimmen und eben Inhalte von unseren Fragen werden können. Ja. Aber das ist, vielleicht sollte man das noch ein bisschen weiter zurückstellen, was ich jetzt angedeutet habe. Ich habe es auch nicht genau verstanden, ehrlich gesagt. Also du meinst du damit jetzt die, mit den Zusammenhängen, meinst du jetzt sozusagen die was weiß ich, Lebenswelt? Ja, oder? Ja, um Beispiel, so, ja, genau. Ja? Also im Grunde genommen ja, ne? Also das dass wir geboren werden und da sind ja Zusammenhänge da, die okay, jetzt, ja, die so sind, wie sie sind und nach denen können wir unsere Fragen dann eben auch ausrichten, ne? Also wenn man das Kind nimmt, das fragt, warum ist das und das so und so, und dann antworten die Eltern ja da und da und da hat man im Grunde genommen kann man da auch aufmerksam werden. Ja, da sind Zusammenhänge, die vielleicht dem Kind noch nicht so ganz klar sind, den Eltern vielleicht klarer sind. Und ja, die bestimmen das, was gefragt wird, mit. Ja, ne? Also gewissermaßen sozusagen Kultur. Ja, also klar. Man könnte weil, auch, weil ja die Fragen, man könnte also auch das Natur können, das gibt, sagen. Ne? Das also, können, ist, ja, aber das ist meine Frage, weil da mit den Griechen. Also und sozusagen der Tradition oder ich weiß, das sind alles falsche Begriffe, aber du hast letztes Mal noch gesagt, falsch gibt's hier gar nicht. Ja, ich suche halt, ich stoche irgendwie so rum. Ja, aber, wir stochen beide rum. Das ist ja, ich ich glaube, das ist ganz, ganz sinnvoll. Weil ich habe da heute auch drüber nachgedacht, weil über genau das, was du sagst mit dem Kind, das immer fragt. Und ich glaube, diese Frage nach dem Warum, Warum, Warum, Warum. Und am Ende dieser Fragen, dieser Kinderfragen, steht ja dann, also wenn man es, dann wird es ja immer größer, immer größer, immer größer. Und dann ganz am Ende kommt man dann ja notwendigerweise zu dem Punkt, dass man sagt, naja, weil einige Dinge sind eben und diese andere sind, Dinge sind eben nicht. Ja, so. Ja. Und dann ist es natürlich aber noch ein Schritt, es ist noch ein Schritt von da zu dem, warum ist etwas und nicht vielmehr nichts. Das ist nicht, also wir können, ich kann auch nicht das anders denken, aber es ist noch ein Schritt dahin. Ja. Ja. Und das ja, aber also die Richtung ist die gleiche, darauf ja, würde ich vielleicht so ein ja, bisschen. Und ja. um diesen fast schon, ich will nicht sagen, stupiden Spruch irgendwie, die Kinder sind die größten Philosophen. Es gibt ja solche ja. esoterischen Ausdrücke, die das so falsch ist das nicht. Also, aber es ist halt auch so, also wenn man es so sagt, finde ich, ist es immer so ein bisschen, da denkt man so, wenn man Philosophie stellt, das stimmt zwar irgendwie, aber es klingt so cheesy auf eine Art und Weise. Naja, das ja, wollte ich jetzt nur so ja, angehen. Ich verstehe das schon, also ich mit dem, dass Kinder die großen Philosophen sind, deshalb, weil sie nicht so viele Selbstverständlichkeiten haben, also weil für sie viele Dinge seltsam sind, die für den Menschen, der immer älter wird, immer selbstverständlicher werden. Ja, und nicht mehr fraglich sind. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt stimmt. Weil auf der anderen Seite sind das Kinder die konservativsten Wesen auf der Welt, die es gibt. Also einmal Nudeln mit Tomatensauce, immer. Nudeln. Tja. Okay, das also nur nebenbei. Ja, das war jetzt wirklich ein Hoppala. Oh, da ist das Mikrofon. Einmal, du musst das mal gerade richten. So, ich bin kurz umgefallen. Ha, bleibt stehen, so. Oh je, ich muss jetzt sehr vorsichtig sein. Ja, ich versuche auch schon die ganze Zeit nicht so ganz am Tisch zu wackeln, denn Ralf hat heute die Fassung nicht mitgebracht für sein Mikrofon. Er hat eigentlich einen schönen Ständer, aber einen schönen Ständer. Also ich wollte es eigentlich überhaupt nicht ansprechen, aber naja, jetzt hast du ihm eine Wendung gegeben, die hatte es nie gehabt. Ich hätte es nicht angesprochen, wenn das jetzt nicht gerade ja, wenn nicht mein Mikro umgefallen wäre. Genau. Also mein Mikro steht im Moment zwischen dem philosophischen Wörterbuch und dem Brockhaus. Ja, eingeklemmt, damit es und das sind Bücher, also ich weiß nicht, das ist, ja. Keine Internet keine, genau. Ausgaben. Wir haben tatsächlich noch Bücher hier. Tja, ja, man glaubt es kaum. Okay, ich bin jetzt ganz vorsichtig. Tja, so. Jetzt vom einem Exkurs in den nächsten geschlittert, aber jetzt kommen wir wieder zurück zum Text. Oh. Ja, wo waren wir denn? Ich war schon wieder am Anfang. Ja, wir waren bei dem Seinsverständnis und... Ja, so, also... Aber dann sagt er ja hier, ich glaube, das ist tatsächlich der nächste Satz dann, wir wissen nicht, was Sein besagt. Ja. Das hört sich fast schon wieder wie die genaue Antithese an. Ich glaube, ja, pass auf. Nee, pass auf. Weil, wenn du das anders liest, wir wissen nicht. Es geht ums Wissen. Wir wissen nicht, oh ja, stimmt, ja, was Sein besagt. Und dann kommt es, aber. Also, wir wissen es nicht, aber. Schon wenn wir die Frage, was ist Sein, haben, halten wir uns in einem Verständnis des Ist. Dass wir begrifflich fixieren könnten, dass das Ist bedeutet. Ja. Na, also ich glaube, dass das ist eigentlich mehr rhetorisch sozusagen. Also, ja. Ne? Aber eben auch... Also im Wissen im Sinne von Halten, sicher sein darin. Ne? Aber wir haben schon ein Verständnis. Das eben aber nicht, das eben sozusagen aufklärungsbedürftig ist. Ne? Es ist dunkel. Ja, und man darf sich da auch erinnert fühlen an den letzten Paragraphen, den wir in der letzten Folge besprochen haben, wo er sagte, der Himmel ist blau, ich bin froh und so weiter. Da kann man dann hier auch wieder dran zurückdenken. Aber wir kennen nicht einmal den Horizont, aus dem her wir den Sinn fassen und fixieren. Das ist schon wieder, es ist schon wieder laviert er sich da raus. Ja. Also es ist... Ja, aber Horizont, wieder eine Metapher, ganz offensichtlich. Ja. Denn es ist nicht der Horizont gemeint, den man so schön am Meer hier oben in Kiel betrachten kann. Ja. Sondern es ist der Horizont des Seienden, würde ich sagen, oder? Über den, also guck mal hin und dahinter ist dann das Sein oder so ähnlich. Ich habe jetzt ein bisschen rumgesponnen, Entschuldigung. Ja, du, das ist wirklich eine ich versuche es gerade wirklich metaphorisch zu nehmen und dann der Satz wird dadurch überhaupt nicht klarer. Nee, aber das denn, ist... Wie kann man denn aus einem... Also wenn man jetzt mal den Horizont bildlich nimmt als den wirklichen Horizont, aus dem her wir den Sinn erfassen und fixieren. Da kann man nur Frage... Also Fragehorizont. Ja, Ja, ich meine, das ist natürlich auch eine, ist auch eine Metapher. Aber, naja, klar. Also Metapher bleibt Metapher, ne? Aber... Ja, vielleicht kann man das wirklich so sehen, wie ich jetzt gerade provisorisch gesagt habe, dass man, ja, hinter dem, es geht, hinter dem Horizont geht es noch weiter. Ja, und das ist wahrscheinlich der Punkt. Mhm. Sowas wie Umkreis. Also der Bereich, in dem wir sehen können. Mhm. Ja, wie deine, du kennst ja den Mann mit dem unter der Laterne. Nachts um 22 Uhr steht er betrunken unter der Laterne. Und dann kommt der Spaziergänger vorbei und fragt, was machen Sie da? Ja, ich suche meinen Schlüssel. Dann sagt er, ja, haben Sie den denn hier verloren? Nein, aber hier ist das Licht, wo ich suche. Sehr schön. Und das ist natürlich, und dann ist die Lampe in diesem Bild jetzt, in diesem, die Lampe gibt dann sozusagen den Horizont. Und wir können ja nur, jetzt wie mit dem Schlüssel, den der verloren hat, wir können ja nur suchen innerhalb des Bereichs, den wir sehen können. Und Entschuldigung, ich muss die ganze Zeit wieder an Lampe den Diener denken. Hör doch mal. Ja, wir sind heute, also ich bin auf jeden Fall ein bisschen durch den Wind heute. Und, ja, das ist durch die Umstände, der heutige Tag war ein bisschen grau. Aber wir tun unser Bestes. Also, nee, aber ich glaube, du hast echt so Umkreis. Okay, versuche ich mir das jetzt mal zu erklären. Also der Umkreis, in dem ich sehen kann. Ja. Okay, dann verstehe ich's. Weil es ist ja noch nicht mal klar, also wir haben das jetzt und es ist ja noch nicht mal klar, ob es tatsächlich im Lichtkegel liegt und überhaupt erfassbar ist. Das ist richtig, ja. Und ich glaube, was dieser ganze kursive Satz, der danach kommt, dieses durchschnittliche und vage Seinsverständnis ist ein Faktum, das ist, glaube ich, das, worauf er hinaus wollte. Er wollte eigentlich erstmal zeigen, es ist eine Tatsache, dass wir ein Seinsverständnis haben, auch wenn wir nicht die Frage stellen. Und wenn wir die Frage stellen, dann ist dieses vage und durchschnittliche Seinsverständnis immer da. Mhm. Von dem kommen wir auch nicht weg. Und deswegen müssen wir uns dem zuwenden. Wir können nicht versuchen, das zu ignorieren oder zu ändern, sondern wir müssen uns dem zuwenden. Na, wir können es ignorieren, ne? Aber es bleibt da. Also auch wenn man es ignoriert, ist es da. Also genau. Ja. Ich glaube, da gibt es für diesen Absatz dann für mich jedenfalls keine weiteren hervorhebenswürdigen Passagen. Und dann kommt der, bewegt sich hart an der Grenze einer bloßen Wortkenntnis. Und die Unbestimmtheit selbst ist ein positives Phänomen, also ein gegebenes Phänomen. Nämlich diese Unbestimmtheit. Ja. Und deswegen bedarf es der Aufklärung. Okay. Aha. Ja. Und jetzt kommt das Problem, das dicke Ende. Denn wir können diese Aufklärung nicht machen am Anfang. Ja. Also jetzt nochmal zusammenfassen. Wir haben wir haben festgestellt, wir können nicht einfach so drauf losfragen, weil wir in dem Fragen schon in gewisser Weise Voraussetzungen machen. Und wir haben schon ein Seinsverständnis. Und das unsere Frage leitet. Und in gewisser Weise eine Antwort schon vorgibt. Und dieses Seinsverständnis. Und wir haben aber auch gleichzeitig, wir fragen ja ausdrücklich nach dem Sinn von Sein. Genau. Was uns also nach dem Seinsverständnis? Genau. Ja. Genau. So, und das ist aber diffus und unklar und bedarf der Aufklärung. Das können wir aber nicht machen vor der Untersuchung der Frage nach dem Sinn von Sein. Ja. Also müssen wir das einfach erstmal in der Schwebe lassen. Wir können es nur... Auf eine Art, nehmen. Ja. Okay. Wir wissen nämlich auch noch gar nicht, was das Befragte ist. Ich meine, ich habe es eben schon gesagt, aber das muss noch kommen. Es kommt noch sehr, sehr, sehr viel weiter hinten im Paragraphen, aber ja. Und dieser, also ich meine, es läuft natürlich alles das, was jetzt hier, das ist jetzt sozusagen der hermeneutische Zirkel in wie er lebt und lebt. Nämlich vor allen Dingen in dem nächsten Satz. Die Interpretation des durchschnittlichen Seinsverständnisses gewinnt ihren notwendigen Leitfragen erst mit dem ausgebildeten Begriff des Seins. So. Also was wir ja eigentlich, also wir haben ja noch keinen Begriff vom Sein. Wir haben die Frage, aber noch keinen Begriff. Ja. Und ich habe, also das Ding ist, dass wir, also so wie ich es jetzt verstehe, was jetzt die Problematik ist und was sozusagen der Zirkel ist, was das Zirkuläre daran ist, ist, wir haben festgestellt, dass das durchschnittliche, vage Selbstverständnis, das wir haben, uns in gewisser Weise im Wege steht, eine ganz prinzipielle, also voraussetzungslose Frage nach dem Sinn von Sein zu stellen. Aber dieses durchschnittliche und vage Seinsverständnis, das wir immer schon sozusagen haben, können wir erst aufklären, wenn wir den Begriff des Seins ausgebildet haben, also ganz am Ende. Also, ja. Wir verstehen das, wo wir anfangen, erst ganz am Ende, aber die Problematik besteht ja darin, dass wir nicht richtig anfangen können, weil wir eben nicht voraussetzungslos sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das, aber wir können nicht anders und deswegen müssen wir es einfach tun. Und das ist dieses Zirkuläre. Ich glaube, er selbst kommt. Also, da kommen wir später zu dem Zirkelschluss, den spricht er noch. Aber er sagt, es ist nicht sozusagen schlimm. Ja. ne? Also, Zirkel, man kann ihn schlimm. Sehen und irgendwie ist er da, aber er ist gar nicht so schlimm. Ja. In Wirklichkeit. Ja, aber das hast du ja schon schön mit angedeutet. Und wie gesagt, die Hermeneutik, ein wichtiger Begriff. Den wir ja auch schon öfter angedeutet haben, nie so richtig erklärt. Also ich denke schon, dass klar geworden ist, wie die Hermeneutik funktioniert. Ne? Also vom Allgemeinen zum Besonderen, dass man immer hin und her wandert. Man kann sich da, ich glaube, das habe ich sogar schon erzählt, aber ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Hermeneutik, die Texthermeneutik funktioniert ungefähr so, dass man einen Text anfängt zu lesen und ja immer schon ein Verständnis dafür mitbringt, was passieren wird. Und gleichzeitig hin und her wandert zwischen dem Besonderen, was jetzt passiert, und dem Gesamten, das man gelesen hat, und dem Gesamten, was man noch lesen wird, sozusagen. Und dass da immer ein Wandern passiert, ne? Also ein Wandern vom Besonderen zum Allgemeinen und vom Allgemeinen zurück zum Besonderen, sozusagen. Also das wäre dann am Beispiel eines Textes eine Hermeneutik, ne? Und hier ist sie. Ja, hier wird sie eben für die Seinsfrage in Anschlag gebracht. Genau, also größer, ne? Also nicht nur für den Text. Genau. Genau. Und ich habe das halt immer so, also du kannst das einzelne Wort nur verstehen, weil du den ganzen Satz verstehst. Ja. Und du verstehst den ganzen Satz nur, weil du jedes einzelne Wort verstehst. Ja. Und so kann man das dann wieder größer machen auf, du verstehst den einen Text nur, weil du alle Texte, sozusagen alle Texte im Kanon oder alle Texte verstehst, weil die sich ja auch immer untereinander beziehen. Ja. Und da ist wieder der gleiche, weil und alle Texte kannst du natürlich nur verstehen, weil du den einzelnen Text verstehst. Ja. Ja. Genau. Und das ist natürlich auch ein Zirkel. Ja, gut. Also abermals die Hermeneutik hier erwähnt, die hier nicht explizit angesprochen wird, aber deutlich wahrnehmbar im Text verwoben ist. Ja. Okay, so, jetzt dann gleich wieder das nächste schöne Bild. Aus der Helle des Begriffs und der ihm zugehörigen Weisen des expliziten Verstehens seiner wird auszumachen sein, was das verdunkelte bzw. noch nicht erhellte Seinsverständnis meint. Welche Arten der Verdunkelung bzw. Behinderung einer expliziten Erhellung des Seinssinnes möglich und notwendig sind. Okay. Ja, also ich sehe da auch wieder ganz deutlich das, ist also das Metaphernspiel hell-dunkel, eine gewisse Dialektik, die da zwischen hell-dunkel besteht. Und ja, aber das Ding ist ja, dass wenn man das weglässt, kann man den ganzen Satz einfach weglassen. Also es bringt ja eigentlich nichts, also es erklärt nochmal, nee, es ist nochmal eine Variation auf das, was wir gesagt haben, um nochmal zu bestärken in dem. Aber es ist jetzt kein, ne? Ja. So, aber der nächste kleine Absatz, den finde ich dann schon wieder irgendwie ganz entscheidend, wo das dann auch nochmal sehr deutlich gesagt wird. Also ich habe das eher so als zusammenfassenden Absatz. Okay, ja, ist okay. Oder meinst du jetzt das, was kommt? Also es geht um den Absatz, der anfängt mit das durchschnittliche vage Seinsverständnis. Kann ferner durchsetzt sein von überlieferten Theorien und Meinungen über das Sein. So zwar, dass dabei die Theorien als Quellen des herrschenden Verständnisses verborgen bleiben. Das Gesuchte im Fragen nach dem Sein ist kein völlig Unbekanntes, wenngleich zunächst ganz und gar Unfassliches. Ja, aber ich finde, dass dieser Absatz das wirklich alles schön klar macht. Ja. Also das, ne, also das muss man dann meiner Meinung nach nicht mal auslegen irgendwie. Das ist ja einfach so. Ja, also beziehungsweise man kann nochmal so ein bisschen Theorien und Quellen, die Theorien und Quellen, die er nennt, das sind dann eben so Instanzen wie Platon und Aristoteles, ja. Die wo man sich so ein bisschen über die Seinsfrage in Kenntnis setzen kann, ne? Muss aber auch nicht sein, denn ja, wie wir ja wissen, ist da nichts wirklich Fassliches zu finden, ja. Was das Sein angeht. So lese ich den Absatz. Ja, mir war daran wichtig, dass er tatsächlich nochmal überlieferte Theorien ausgesprochen hat, dass er das nochmal gesagt hat. Ja, also sozusagen die Tradition, in der wir stehen. Ja. Okay. Das Gefragte der auszuarbeitenden Frage ist das Sein. Das, was Seiendes als Seiendes bestimmt. Das, woraufhin Seiendes, mag es wie immer erörtert werden, je schon verstanden ist. Das Sein des Seienden ist nicht selbst ein Seiendes. Ja, ja. Ein Grunde auch eine Wiederholung. Das Sein ist verschieden vom Seienden und aber eben auch das Gefragte, ne? Also jetzt haben wir wieder die Fragedimension, ist jetzt darum, hier mit einem eingewoben. Darum halte ich die ganze Zeit inne, ja. Ja. Der erste philosophische Schritt im Verständnis des Seinsproblems besteht darin, nicht Meton, Tina... Mython? Ja, Mython, ja, naja gut. Vielleicht übergehe ich das mal, also so flüssig lese ich das Griechische nicht. Aber Diegese, liest man da drin, ne? Ist auch, Diegese ist ja, ich meine auch, sag du es mir. Naja, ich überlege gerade, ob ich mich jetzt da nicht vertue gerade wieder, aber das ist, meine ich auch so eine Bibelauslegung, nennt man glaube ich auch Diegese. Okay. Beispielsweise, ne? Also es ist auch so eine Lesemetapher, glaube ich. Hier bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ja, ich, also ich obwohl dachte, hier steht ich, in Klammern ich, gleich dahinter, keine Geschichte erzählen. Ja, das genau, heißt, Seiendes als Seiendes, ja. Nicht durch Rückführung auf ein anderes Seiendes in seiner Herkunft zu bestimmen, gleich als hätte Sein den Charakter eines möglichen Seienden. Ja, was ich darin sehe, ist nochmal wieder in seinen Worten gesagt, dass es Sein nicht zu definieren ist. Mhm. Ja, das die Definition. Und weil Definition bedeutet ja immer, dass ich etwas. Genau. Also die Struktur von der Definition, wenn man sie ganz, ganz, ganz, ganz formal macht, sagt man ja immer, A ist wie B. Ja, beispielsweise. Also A ist B. Also, dass man eines auf etwas anderes zurückführt. Ja, aber also ich finde, du hast es eigentlich fast schon gesagt, indem du etwas gesagt hast. Ja, genau. Da haben wir im Grunde genommen, etwas ist Seiendes und... Das ist Seiendes und das kann... Das kann nicht das Sein sein. Das kann nicht das Sein sein. Ich wollte nur nochmal, dass er... Ja, ich finde es lustig sozusagen, also fast schon lustig, dass er, das als eine Geschichte erzählen umschreibt. weil im Grunde genommen ist es das ja auch. Ja, so ein bisschen, ne? Also wir haben ja schon die poetischen Anklänge haben wir ja schon bei der Frage so ein bisschen gehabt und jetzt hier setzt das in Klammern, keine Geschichte erzählen. Das ist schon auch wieder ein bold move, wie man neudeutsch so schön sagt eigentlich, ne? Also. Ja. So, das Sein als Gefragtes fordert daher eine eigene Aufweisungsart, die sich von der Entdeckung des Seienden wesenhaft unterscheidet. Also es gibt Aufweisen und Entdecken. Hm. Und das sind sozusagen verschiedene Sachen. Genau. Und die Entdeckung ist... ist natürlich, aber da wieder auch, und das ist ganz, ich glaube, das ist auch da wieder der Punkt, um das zu erschließen, das ist wieder metaphorisch, also entdeckt. Ja, klar. Ich glaube, es ist verdeckt und ich entdecke das. Also entdecken heißt sozusagen, dass ich etwas, was verdeckt ist, enthülle. Mhm. Ja, aber das ist, finde ich, da kann man auch nochmal wieder ein bisschen weitschweifiger werden. Ja. Das ist es gibt ja den Begriff Entdeckung, ne? Und wenn ich jetzt Entdeckung sage, dann denkt man vielleicht an die Entdeckung in Amerikas oder um wissenschaftlicher zu bleiben, des Elektrons beispielsweise oder solche Sachen. Die werden entdeckt. Das ist schöner, ja. Ne? Ja. Und es sind aber, wie gesagt, er setzt das hier auch mit dem Seienden in Verbindung und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber man kann eben noch einen Schritt zurückgehen und sich sozusagen mit unserem durchschnittlichen Deutschverständnis so eine Art Bild noch aus dem Wort Entdeckung machen. Ne? Also da liegt eine Decke und die nimmt man herunter und dann sieht man, was darunter ist und dann entdeckt man sozusagen. Also das aber, jetzt fällt mir aber noch dazu, zu diesem Entdecken, in diesem Sinn, die Metaphorik nochmal klar zu machen. Mhm. Vielleicht ist das mit Amerika doch gar nicht so verkehrt. Nee, weil wenn man losfährt, um Indien zu suchen, kann man auch nur Indien finden. Und das, ne? Aber es war dann tatsächlich was ganz anderes. Mhm. Und genau das ist ja das Problem, das wir mit dem Sinn von Sein haben. Ne? Also wir fahren sozusagen los, diese Entdeckungsfahrt ist eben keine Entdeckungsfahrt. Es ist nicht, wir fahren los und suchen Indien und dann finden wir Indianer in Indien. Mhm. Und also wer sich schon immer gefragt hat, wo das Wort Indianer herkommt, aus diesem Sachverhalt, den du gerade geschildert hast. Ja, deswegen ist das auch ein blödes Wort. So. Aufweisungsart. Was ist denn Aufweisen dann? Also Entdecken haben wir... Aufweisen, das hat so einen instruktiven Charakter, ne? Also das Weisen, man wird in eine Richtung gewiesen und Aufweisen ist sozusagen, man wird an die Hand genommen und an die Hand... Ja, es ist doch ein schwierigerer Begriff, als ich jetzt gerade... Ist denn jetzt Aufweisen sowas wie, ich zeige mit dem Finger auf den Mond und mein Begleiter schaut auf den Finger und nicht auf den Mond? Ist das oder sozusagen so nach dem Motto, ich zeige etwas auf? Also ich würde sagen, nee, weil durch das bloße Zeigen alleine hast du noch nichts. Es muss noch ein Element hinzukommen, damit was aufgewiesen wird. Ne? Also das bloße Zeigen allein reicht nicht. Ne? Also nehmen wir vielleicht mal die Tür. Ne? Also ich kann auf die Tür zeigen, aber ich müsste, um aufzuweisen, was hinter der Tür ist, müsste ich mit dir dahin gehen, die Tür aufmachen und dann das dahinter dann aufweisen. Also das würde ich so gefühlsmäßig, rein gefühlsmäßig mit einem durchschnittlichen Verständnis der Sprache würde ich das so begreifen. Aber es ist nach wie vor noch ein großes Fragezeichen bei den Aufweisen. Ja, für mich auch. Also ich meine, das Ding mit dem Aufweisen ist, wir verstehen es natürlich. Durchschnittlich und vage. Mm-hmm. Ja, aber kommt nicht, genau das, was... Nicht wirklich begrifflich sozusagen. Ja. Okay. Genau. Denn da haben wir das... Denn das Er fragte, der Sinn von Sein, wird also eine eigene Begrifflichkeit verlangen, die sich wesenhaft abhebt gegen die Begriffe, in denen Seiendes seine bedeutungsmäßige Bestimmtheit erreicht. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz, ganz wichtiger Satz, um zu verstehen, warum Heidegger wie Heidegger redet. Ja. Denn genau hier sagt er, dass eben die Begriffe als Begriffe nur mit Seiendem Sinn machen. Und dass, wenn wir mit den gleichen Begriffen zum Sein gehen wollen, dass dabei nur Seiendes bei rumkommt. Ja. Sozusagen. Und wir ganz neue Begriffe brauchen, um mit dem Sein in irgendeiner Art und Weise umzugehen. Umgehen zu können, ja, genau. Also den kann man sich ganz dick anstreichen, den Satz. Ja. Ich habe es nicht gemacht, mal nebenbei in meiner ersten Lektüre. So. Also das Sein soll ja das Gefragte ausmachen. Aber Sein gibt es ja immer nur als Sein von Seiendem. Mhm. Also muss das Befragte der Seinsfrage das Seiende selbst sein. Also nicht Seiendes, sondern das Seiende selbst. Ja, da sind wir schon fast zwei Absätze weiter. Was ist Seiendes selbst? Also ich habe da jetzt, so wie er es hier sagt, wüsste ich nicht, was er meint. Nee, ich auch nicht. Wenn ich nicht schon den Rest gelesen habe, weiß ich natürlich, was er da... Ich habe es eben schon gesagt, deswegen habe ich jetzt auch keine Skrupel, wieder Dasein zu sagen. Aber mit dem Selbst, das ist auch so ein Punkt, Punkt, Punkt, Selbst. Das ist auch so eine Philosophenphrase. Ne? Das hat immer so so ein Nimbus, würde ich fast sagen. Ne? Ja. Wenn man so eine Wendung beim Philosophen liest, dann denkt man, oh, da ist was, also, ne? Also da ist was ganz Grundsätzliches angesprochen. Und ich glaube, hier wird dieser Nimbus auch wieder in Anspruch genommen, indem er das Seiende selbst sagt. Gut, aber das ist jetzt... Ja, es ist normal wie ein es ist halt gemeint, nicht ein Seiendes, sondern... Ja, es ist kein Stein gemeint. Ein Stein kann das ja wohl nicht leisten. Das Seiende. Ne? Also, das Seiende an sich, sozusagen. Ja. Ja, an sich, das ist die andere. Ja, das darf man natürlich nicht sagen, aber ich sage es jetzt mal. Von mir kriegst du hier kein Redeverbot erteilt. Nee. Ja. Jo. Ja. Das wird abgefragt. Das Seiende selbst wird abgefragt. Abgeklopft, könnte man vielleicht auch noch sagen. Also bei Abfragen habe ich natürlich sofort immer einen Vokabeltest im Hinterkopf, aber das ist natürlich hier nur höchstens in Anspielung vielleicht gemeint. Also ich glaube sogar, da ist keine Anspielung in die Richtung, aber. Ja, ich hab jetzt nochmal so abgeklopft gesagt, weil ich verstehe das so, dass mit dem Abfragen wie so eine Probierbewegung, so ein Versuch, also deswegen abklopfen. Also, dass man nicht hingeht und fragt, kriegt eine Antwort, geht weg. Mhm. Sondern, dass das eben diesen suchenden Charakter hat, dieses Stochernde. Mhm. Ja? Ja, im Vokabeltest passiert im Grunde genommen nichts anderes. Ne? Ja. Genau, aber da ist man eben dann, ich sehe es jetzt aus der Schülerperspektive, da ist man eben das Abgeklopfte. Man wird abgeklopft, ob man... Du meinst, bis man ein bisschen weiche Stelle gefunden wird, wo man es nicht kann. Und dann, ich habe ihn gefunden. Also das sind ja immer so die Bilder vom Lateinunterricht gerade, so wie ihn unsere Vorgängergenerationen wohl erlebt haben, ne? Dass das wirklich immer unangenehme Situationen hervorgebracht hat, wenn dann nur Vokabelabfrage war und dann... Da muss man sich ganz tief ducken, das stimmt. Ich habe Gott sei Dank Lateinunterricht gehabt, wo das alles gut geklappt hat und auch viel Spaß gemacht hat. Ich hatte sehr viel Spaß in meinem Lateinunterricht. Kann ich mal vielleicht auch so aus dem Nähkästchen mal erzählen. Dann gebe ich noch einen Tipp aus dem Nähkästchen. Der Trick beim Latein-Vokabeltest ist, in der allerersten Stunde muss man einen kompetenten Eindruck machen und dann wird man nie wieder gefragt. Nur als Tipp. So. Ja, also, ich gebe mal vielleicht mal ein bisschen einen besseren Tipp. wenn man einigermaßen das Englische beherrscht oder das Französische, dann hat man sehr viel bessere Chancen, die lateinischen Vokabeln zu behalten, wenn man denn so ein bisschen übertragungsfähig ist, weil vieles in der heutigen Sprache da noch nicht da noch, sondern im Latein, das Latein ist für vieles die Wurzel, was wir heute noch. Ich wollte gerade sagen, irgendwie hast du das Argument so ein bisschen das ist normalerweise immer das, was die Lateiner als Argument bringen, dass man sich mit Latein überhaupt beschäftigen soll. Ja, richtig. Und da hast du das aber eigentlich ad absurdum geführt, ne? Ja, wenn man sagt, ja. Also, es könnt ihr alles aus dem Englischen oder Französischen erschließen. Dann, ja, naja, aber man muss sich das, was mein Lateinlehrer immer gesagt hat, auf, weil der. Naja, klar. Ja, aber also man braucht ja auch einen Zugang dann dazu, ne? Und wenn man Englisch ist ja heute eine Sprache, die fast jeder einigermaßen fließend beherrscht, dann kann man mit diesem Mittel kann man sich erschließen. Ne? Aber man muss natürlich dann sehen. Natürlich ist das Lateinische kommt vorher und das Englische kam dann später aus dem Lateinischen. Ne? Das ist dann sozusagen da. Um wieder den hermeneutischen Zirkel zu bemühen, ist dann hier, ne? Also der holt sich da dann auch wieder ein, da schließt sich dann der Zirkel. Wenn man das ja, aber ich finde das, weißt du, das ist gar nicht so, das sieht jetzt, hört sich jetzt im ersten Moment an wie ein Exkurs, aber ich finde das gar nicht so verkehrt. Weil wenn nee, wir uns also jetzt mal, weil diese Figuren... Ich wollte gerade auf das G-Fragte, B-Fragte und R-Fragte hinaus, weil solche Sachen sind im Lateinischen ja auch möglich. Und sich solche Sachen klarzumachen? Ja, Inventio, das ist sowas wie eine Zusammenkunft, ne? Also, kommt in einem zusammen. Mit kommen und, ne? Ja, und das so ist, funktioniert. Ist ja die Erfindung im Grunde genommen, ne? Also, es kommt in einem zusammen. Ja. Es gibt überall diese metaphorische Ebene der Sprache, ne? Also, richtig, und das ist ja das, was Heidegger da auch will. Und das ist halt. Und macht auch, also. Ja, also, genau. In extenso. Propagiert, ne? Um direkt was zu um mal so zu kommen, ja. Ja. Das war jetzt ein Witz. Ich wollte unbedingt viele lateinische Wörter sagen. Und das waren die ersten, die mir so eingefallen. Genau, also einfach Begriffe, die ja oft aus dem Lateinischen kommen, rückübersetzen. Mhm. Und zwar dann sozusagen indem man den metaphorischen Gehalt versucht, in die eigene Sprache mitzunehmen. Ja. Der da drin ist. So könnte man es auch machen. Ja. Gut, wieder mal ein Exkurs hinter uns gebracht. Ja, war es gar nicht. Ich finde, das war kein Exkurs. Ich fand, das war eine Erklärung war für Heideggers Stil. Exkurshafter war es schon, weil wir uns vom Text weiter wegbewegt haben. Deswegen sage ich das. Ist in Ordnung. Ja. Ja, genau. Wir sind bei dem Befragten. Also das, wo die Fragerichtung hingeht, wie wir gelernt haben, im zweiten Absatz. Und das Seiende selbst, da waren wir eben auch schon. Und wir haben auch schon wieder vorgegriffen, indem wir gesagt haben, das wird wohl dann das Dasein sein. Da arbeiten wir uns jetzt langsam hin. Denn jetzt kommt der Zugang, die Zugangsart. Und das führt uns ja zu dem Dasein hin eigentlich. Ne? Mhm. Denn wir wollen ja unverfälscht den Charakter, also der soll hergegeben werden, unverfälscht der Charakter seines Seins, soll das Sein hergeben. Und deswegen muss es erstmal zugänglich werden. Und da kommt als nächster, also möchtest du da noch, sonst würde ich direkt zum nächsten einfach. Satz, ja, weil mach. Das ist auch wieder ein Satz, den man sich dick anschreien kann, meines Erachtens. Da war ich damals auch so umsichtig und habe den angestrichen. Ja. Ich lese mal vor. Aber seiend nennen wir vieles und in verschiedenem Sinne, gut, den nächsten Satz nehmen wir auch noch dazu, seiend ist alles, wovon wir reden, was wir meinen, wozu wir uns so und so verhalten, seiend ist auch das, was und wie wir selbst sind. Ja. Und das ist sozusagen dann auf allgemeinster Ebene steckt er da das Gebiet der Seienden ab. Ja. Also es sind Dinge, es sind das, was wir, was wir aussprechen, dass wir ja, sagen, genau. Zustände sind das. Ja. Und eben auch wir selbst sind Seiende. Ja, genau. Und wir werden gleich sehen, warum die Zugangsart. Also das ist ja das entscheidende Argument. Da müssen wir jetzt auch ein bisschen klar werden, glaube ich. Mhm. Also, das Seiende selbst soll befragt werden. Es wird sozusagen abgefragt. Man soll den Charakter seines Seins soll es unverfälscht hergeben, aber der muss uns ja zugänglich sein. Mhm. Wir haben ja immer das Problem, dass wir in dieser ganzen Wahrheit und Durchschnittlichkeit und wir sind von überlieferten Theorien und Meinungen so belastet. Und deshalb suchen wir eine Zugangsart zu Seienden. Und jetzt haben wir ja ganz viele. Also wir sind nur mit Seiendem befasst, immerzu. Ja. Man könnte fast sogar so weit gehen, es gibt gar nichts anderes. Genau, es gibt gar nichts anderes. Und das Sein, schreibt er dann, liegt im Das-Sein und So-Sein. Also, und jetzt kommen einige Begriffe, aber das ist alles ja, die, so also ein... Die finde ich, die sollte man noch erwähnen. Genau. Das sind so, nämlich, so allgemeine Begriffe wie Realität. Realität, Vorhandenheit, Bestand, Geltung. Dasein. Im es gibt. Und ich glaube, hier ist jetzt Dasein schon hingeschrieben, aber ja erstmal in seiner ganz allgemeinen Bedeutung von Dasein. Ja, etwas ist da. Dass da etwas ist, genau. Mhm. Und ich glaube, dass die Begriffe, die davor stehen, nämlich Realität, Vorhandenheit, Bestand, Geltung, dass die alle vage dasselbe meinen. Also dass das im Grunde genommen nur um das zu verdeutlichen. Ja, aber also die Art und Weise, wie diese Begriffe sind, man muss sich ja mal nur mal fragen, was ist Realität? Wer darauf eine Antwort hat, der... Das ist ja das, worum es hier geht. Ne? Ja, es geht mit darum. Ne? Aber ja. Realität ist eben auch einer dieser Begriffe, die von denen man weiß, was sie bedeuten. Oh, es geht wieder ein Mikrofon. Ja, was sie bedeuten, mach einfach weiter. Mikrofonproblem, ja. Von denen man weiß ungefähr, was sie bedeuten. Aber wenn man sich denn mal fragt, was es genau ist, dann kommt man da eigentlich nie zum Ende. Ja. Tja. Und genauso bei Vorhandenheit, Bestand, das sind eigentlich Rätsel. Das sind, also sehe ich jedenfalls diese Begriffe. Mhm. Sie sind natürlich Rätsel und sie sind genau das, was der Inhalt unserer Suche ist. Das müssen wir uns ja auch... Was meinst du mit? Weil eben Realität nicht wirklich Thema ist, ne? Also wie gesagt, wir haben ja gesagt, nicht der Begriff der Realität. Nee, das ist, ja, aber man könnte eben auch versuchen, das begrifflich näher zu bestimmen, aber man kommt dann eben auch in diesen Bereich des Seins dann und muss dann irgendwann feststellen, ja, ich komme dann irgendwann nicht weiter zurück, außer zu sagen, ja, das ist real und damit ist dann die Sache gegessen, ne? Ja. Also man begebt sich da auch in die Schwierigkeiten, Heidegger sie mit dem Sein, mit der Seinsfrage hat. Also ich, wenn man, aber jetzt nehmen wir mal an, man kommt so von ganz weit her und man fragt sich, wo geht überhaupt der Weg hin? Und dann ist die Frage nach... Das Sein liegt in Realität, Vorhandenheit, Bestand, Geltung, im Es gibt und im Dasein, dann ist das schon mal ja ein guter dann weiß man, worum es geht. Aber auch hier ist wieder das Sein in irgendeiner Art und Weise überall mit drin und in gewisser Art und Weise übergeordnet. Ja. Und noch viel allgemeiner als diese Begriffe, die er hier aufzählt. Ja, das ist richtig. Aber ich finde es interessant, dass er Realität, also wenn du das mal nimmst, ne, dass diese Begriffe alle unscharf dasselbe meinen, ist es doch interessant, dass hier Realität und Dasein sind. Mhm. Ja, und dass wir gleich dazu kommen, das Dasein mit uns selbst gleichzusetzen. Also das ist natürlich jetzt ein Vorgriff, aber das muss ich ja jetzt an dieser Stelle machen. Das ist ja eben doch interessant, weil ja. Und das ist sozusagen dieses ja so ein bisschen so wie Descartes oder so. Weißt du, was ich meine? Also das Selbstsein, also das Ich-Sein, das Selbstsein, ja, das ist natürlich alles nicht Heidegger jetzt, ne? Ach so, meinst du? Also ja, diese Cogito. Und diese, genau, diese Cogito-Geschichte. Und dass wir hier, das ist ja die Erklärung im Grunde genommen für warum das warum er hinterher nicht zum warum er dieses jeweils Ich, jeweils meinige, warum er das dann Dasein nennt. Mhm. Und warum er es nicht Mensch nennt, um das jetzt, wollen wir das jetzt schon von, nee, so machen wir gleich. Warum nennt das nicht Mensch? Naja, also lassen wir das offen erst noch? Ich würde sagen, wir lassen es noch offen, bis wir okay. wirklich da hinkommen. Aber es ist schon interessant, dass wir jetzt also an dieser Stelle jetzt so lange verbleiben. Die ist nämlich sehr interessant, wie ich finde. Aber auch immer noch schwierig und ich habe da meine Probleme. Vielleicht ist das aber auch eine Stelle, die man dann ja jedem zum Selbst drüber nachdenken noch überlassen klar, kann. Klar, ne? Also aber ja. So, denn jetzt, also jetzt haben wir ja das, hoffentlich sind wir jetzt nicht durcheinander gekommen. Also, ne? Wir hatten die ganzen Theorien und so weiter, deswegen ist das alles verfälscht. Wir suchen einen unverfälschten Zugang, deswegen suchen wir eine Zugangsart. Hier hat er nochmal, dann hat er nochmal kurz gesagt, was denn das sein, wo es denn liegt. Ne? Mhm. Das hatten wir gerade. Und jetzt kommt die Frage nämlich. An welchem Seienden soll der Sinn von Sein abgelesen werden? Von welchem Seienden soll die Erschließung des Seins ihren Ausgang nehmen? Mhm. Ne? Weil, genau, er ist ja eben nicht beliebig. Ja. Und er hat eben die Vermutung, dass ein bestimmtes Seiendes in der Ausarbeitung der Seinsfrage einen Vorrang hat. Mhm. Ja? Ein Privileg. Ein Privileg, genau. Ja. So, dann willst du mal. Ja, soll ich schon den nächsten Absatz einfach weiß ich nicht. Gehen? Ja, willst oder, du da noch was zu, also willst du da noch was zu sagen? Dazu jetzt eigentlich nicht. Also das, nee, genau. So wie du es gesagt hast, leuchtet mir das ein. Ja, also. Mhm. Na, so kommen wir dahin, dass wir nach einem bestimmten Seienden suchen, von dem wir unseren Ausgang nehmen können, zu dem wir nämlich einen Zugang haben. Mhm. Besonderen, privilegierten. Ja gut, dann fange ich einfach mal an, den nächsten Absatz zu lesen. Wenn die Frage nach dem Sein ausdrücklich gestellt und in voller Durchsichtigkeit ihrer selbst vollzogen werden soll, dann verlangt eine Ausarbeitung dieser Frage nach den bisherigen Erläuterungen die Explikation der Weise des Hinsehens auf Sein, des Verstehens und begrifflichen Fassen des Sinnes, die Bereitung der Möglichkeit der rechten Wahl des exemplarischen Seienden, die Herausarbeitung der genuinen Zugangsart zu diesem Seienden. Okay, das ist jetzt quasi seine Zusammenfassung von dem, wie wir zu dem Punkt gekommen sind, wo wir jetzt stehen. Mhm. Das ist seine Zusammenfassung nochmal. Ja, das ist hier spitzt sich das zu, würde ich sagen. Genau. Er will jetzt auf diese privilegierte, auf dieses privilegierte Seiende hinkommen. Genau. Hinsehen auf, verstehen und begreifen von, wählen, Zugang. Zugang zu, sind konstitutive Verhaltungen des Fragens und so selbst Seinsmodi eines bestimmten Seienden. Des Seienden, dass wir die Fragenden je selbst sind. Genau. Des Seienden, dass wir die Fragenden je selbst sind. Mhm. Also je ich, je du, wie man es nimmt. Also bedeutet die Ausarbeitung der Seinsfrage, also die Ausarbeitung ist durchsichtig machen eines Seienden, nämlich des fragenden Seienden in seinem Sein. Mhm. Und da siehst du auch, warum, was du in der, ich glaube, war es in der ersten Folge oder war es in der Vorbesprechung, ich weiß es nicht, aber wo du gesagt hast, dass Husserl gesagt hat, er macht eine Anthropologie. Mhm. Ja, das ist, das hattest du eben schon mit der Frage, warum nimmt er jetzt hier nicht Mensch? Ja, genau. Hattest du. Und da weiß ich nicht, ob ich das so mit einem Handstreich beantworten kann, denn ich würde diese. Ich finde das nämlich immer noch nicht ganz abwegig, okay. Mensch zu sagen. Warum nicht? Aber ich sehe schon deutlich, diese ganzen Anstrengungen, die Heidegger hier macht, die wären vergeblich, wenn man Mensch sagen würde. Denn dann wäre schon wieder das mit dem Sein, dann hätte man so ein Gattungswesen, das man betrachtet. Ne? Und er will ja gerade eben von dem Seienden wegkommen. Und wenn man dann Mensch nehmen würde, dann würde man sich das verbauen. Genau, weil du dann nämlich, das ist nämlich sozusagen, dann bist du. Also ich habe ja nach meinem Gefühl, nach meiner Intuition, was ja dasselbe ist wahrscheinlich, also es bezieht sich natürlich darauf. Hund, Baum, Mensch. Ja. Ja. Mhm. Und das sind alles die Dinge, die da liegen. Und Mensch ist etwas ganz anderes als jeweils wir. Mhm. Ja, und Mensch ist auch gar kein Ich findet, also ein Ich findet sich da nicht. Also jedenfalls, wenn ich... Ja, dann sind wir wieder beim Leib, versteht das, und das ist ja alles das, wovon er weg will. Dann sind wir beim Leib, Seele-Problem und bei... Ja, und dann hast du die alte Unterteilung, dann hast du wieder das Ding... Innenwelt und Außenwelt. Die Res Cogitans gegen die Res Extensa. Genau. Und ja, wenn man den Begriff Mensch nimmt, dann hat man eben ja einerseits eine Res Extensa, aber in die man als Res Cogitans quasi sich irgendwie ja zugehörig fühlt, weil man ja weiß, dass man in die Gattung Mensch selbst gehört und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, wenn wir Mensch sagen, dann setzen wir ganz viele Theorien, nennen wir sie mal so, setzen wir ganz viele Theorien schon voraus. Hm. So verstehe ich Heidegger. Ja, also ich denke, da ist man auch auf dem richtigen Dampfer, wenn man... Was man dazu sagen muss, ist aber, dass, und das haben ja einige Kritiker, also so genauso wie jetzt Husserl gesagt hat, es geht in eine Anthropologie. Hm. Und Heideggers Antwort ist meiner Meinung nach darauf nämlich eben genau die, es geht ja nicht um Mensch. Hm. Das ist sozusagen Heideggers Abwehr dieser Klippe. Dann gibt es aber, was sich da meiner Meinung nach gleichzeitig zeigt, und das ist halt die solipsistische Klippe. Mhm. Und deswegen habe ich so drauf rumgeritten, dass er Realität mit Dasein gleichsetzt. Ja, Dasein mit je ich. Vielleicht kannst du noch ein paar Worte darüber verlieren, was Solipsismus sagen möchte. Ja. Es ist wirklich ein schwieriger Begriff, aber das ist, wenn man ungefähr weiß, was mit der Res Cogitans bei Descartes gemeint ist, ein Ich, das ist ja, dass ich denke, ist ein unbezweifelbares Faktum bei Descartes. Ja. Und Descartes geht nun so weit zu sagen, es könnte alles eine Illusion sein, was ich sehe. Ja. Und der Solipsismus ist im Grunde genommen ganz in dieser Zweifelsblase zu bleiben, die man der Welt gegenüber dann aufbringt. Ne? Also man bezweifelt dann, dass es andere Menschen gibt, beispielsweise. Nee, nicht, dass es andere Menschen gibt. Die eigentliche Frage... Beziehungsweise die Wahrnehmung der anderen Menschen, die wird dann ganz ins eigene Ich gelegt. So auf solche Tendenzen hat das. Das ist fast schon eine Art von Wahnsinn. Also, das Problem... Ich mach's nochmal, ich versuch's nochmal auch nochmal zu sagen. Ja, also ich hab's wirklich nicht ganz getroffen. Das Problem mit dem, wenn du sagst, dass Bewusstsein selbst, also cogito ergo sum, res cogitans, alles, das ist sozusagen evident, aber was damit eben nicht evident ist, ist, dass es mehr als ein Bewusstsein gibt. Ja. Mhm. Ne? Also aus dem, wie das sich herleitet, ist ja eigentlich eher verständlich, dass es ein Bewusstsein gibt, das sich, und so mit Heideggers Worten, je selbst, dann bewusst ist. Mhm. Aber eine ziemlich einsame Vorstellung. Ja, und das Ding mit dem Solipsismus ist, dass das sozusagen in der Philosophie ja auch eher, wie du das sagst, das ist ja Wahnsinn, das ist halt immer ein Argument, quasi ist das ein Totschlagargument. Also wenn man sagt, das ist solipsistisch, dann bedeutet das, das ist Quatsch. Ne? Ja, und andererseits ein Solipsist, den kann man auch nicht, also wenn tatsächlich jemand Solipsist sein sollte, dann kann man den auch auf keinste Weise überzeugen, dass er nicht das einzige Bewusstsein der Welt ist. Nein, also das ist und da stehen wir jetzt halt hier. Ne? Aber die Frage, und das ist natürlich eine grundsätzliche Frage, ist, dieser Gefahr, ich nenne es jetzt mal Gefahr, ja, des Solipsismus, müssen wir uns ja aussetzen, weil sonst sind wir nämlich wieder bei Mensch. Ja. Und dann wieder haben wir die ganzen Problematiken dass wir schon zu viel voraussetzen an dem, was wir eigentlich erst fragen wollen. Mhm. Ja, obwohl, also ich glaube, das umschifft er später ganz gut, aber das wäre jetzt ein sehr, sehr weiter Vorgriff. Da wollen wir dann müssen wir dann, wenn die betreffenden Paragraphen dann kommen, dann werden wir das nochmal, glaube ich, nochmal aufgreifen, was wir jetzt hier über den Solipsismus gesagt haben. Aber es ist schon mal gut. Ja, ich glaube aber, wir müssen das dann da auch wieder. Ich glaube nicht, dass das abschließend da irgendwo. Na klar, man muss dann auch immer wieder neu anlaufen gegen die, gegen die Begriffe, die man da, ja. Ja, ich wollte es nur mal sagen. Nee, das ist gut. Ja. Okay. Ja, dann kommen wir, glaube ich, zu dem Satz, der jetzt endlich das Dasein einführt. Dieses Seiende, dass wir selbst je sind und das unter anderem die Seinsmöglichkeit des Fragens hat, fassen wir terminologisch als Dasein. Ja. Glaube ich, die einzige Stelle, wo er die terminologische Fassung einmal klar und deutlich ausspricht. Ja, ich muss ja ehrlich zugeben, als ich da nochmal terminologisch las, da habe ich dann doch ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ich ja so darauf rumgeritten bin, dass das Heilige eben keine Terminologie verwendet. Aber dass er das hier gebraucht, das Wort, heißt ja noch nicht, dass er irgendwie terminologische Einführungen überall machen will und im Grunde genommen hat er ja gesagt, dass er darauf verzichten will. Hier macht das trotzdem, weil er es kann wahrscheinlich. Aber vielleicht macht es da auch Sinn, weil wir haben ja eben schon das Dasein oben gehabt und haben es ganz weit verstanden. Ja. Und indem er hier sagt, terminologisch fassen, verstehen wir unter Dasein ganz anderes, nämlich das, was wir je selbst sind. Ja. Und in der Hinsicht macht das Sinn, jetzt Dasein mit terminologischer Fassung in Zusammenhang zu bringen. Ja. Ich finde, ich bin auch deswegen, ich will da noch einen kleinen Moment bleiben. Gern, ja. Ich bin da deswegen auch so drauf rumgeritten, auf den solipsistischen Implikationen, die man da annehmen kann, weil für mich das auch eine Erklärung ist für das, was nach Sein und Zeit passiert ist. Und ja, warum? Da musste ich auch schon dran denken. Ja. Da musste ich mich aber auch zurückhalten, so ein bisschen. Ja, ich wollte es nur noch mal kurz andeuten, aber ich finde, dass wir das auch ganz zum Abschluss dann nochmal vielleicht machen. Würde ich auch sagen. Dass wir da nochmal drauf kommen, weil er dann ja auch sich der Seinsgeschichte zuwendet. Und machen wir dann. Würde ich auch sagen. Also, aber es ist schon mal gut, diese Dimension mit anzureißen. Ne? Ja. Ja, so. Möchtest du fortfahren? Ja, hier wird jetzt dann, was denn folgt, da wird eigentlich das Projekt beschrieben, das jetzt dann aussteht als nächstes. Ja. Die ausdrückliche und durchsichtige Fragestellung nach dem Sinn von Sein verlangt, also das ist ja unser großes Ziel, verlangt eine vorgängige, angemessene Explikation eines Seienden, also das Dasein hinsichtlich seines Seins. Also ist unser erster Schritt, unser nächstes, bevor wir das große Projekt angehen, machen wir erst das erste, nämlich die Explikation des Daseins hinsichtlich seines Seins. Ja. Ich denke, damit ist dieser Absatz hinreichend besprochen. Ja, und was jetzt kommt, ist, bis zum Ende des Paragraphen geht es jetzt eigentlich um den Zirkel. Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ja, der sogenannte Zirkelschluss. Ne? Zirkel des Vitiosus sagt er auch, dass er, ich glaube, das kann man sogar mit Teufelskreis Ja, das ist, glaube ich, der Deutsch. übersetzen. Das ist, ja, das kommt eben, wir haben das schon eben eigentlich eingehend besprochen, das kommt eben, wenn man, ja, das erfragt, was man eigentlich schon weiß und dabei ist. Das vorausgesetzt, ne? also voraussetzt, was rauskommen soll. Ich muss da immer an Ouroboro heißt das, eine Schlange, die sich selbst auffrisst und dann im Kreis, ja, einen Kreis bildet, sozusagen. Ne? Und ja, das, also ich habe das jetzt nicht alles ganz mehr auf dem Schirm, das ist natürlich in der Logik auch eine ja, einer von den drei Fehlschlüssen, die man machen kann. Ja, man kann mit seinen Fragen ins Unendliche gehen, man kann eben diesen Zirkelschluss machen und das dritte fällt mir gerade nicht ein. Nee, das ist dann das dritte ist das dogmatische Stehenbleiben irgendwo. Man bleibt dann irgendwo stehen und sagt, ja, dann ist es halt so, wie es ist. Dann, ja, das gefällt mir am besten. Ja. Ja, irgendwann muss man dann auch aufhören mit der Fragerei. Ich weiß nicht, kommt da noch was? Ja, ich überlege auch gerade. Das ist nämlich jetzt ein. Ich denke, da muss man im Detail nicht weiter. Weiß ich auch nicht. Nicht weiter drauf eingehen, was die Absätze mit dem Zirkel angeht. Ich glaube, wir haben das schon, im Grunde genommen haben wir ja schon die ganze Zeit über die zirkelhafte Struktur gesprochen. Mhm. Ja, von daher deswegen fühlt sich das auch eigentlich schon, also das ist jetzt wie eine Wiederholung für uns. Ja, genau, deswegen fühlt sich das auch so an, ne? Ja, ne, also dass da was vorausgesetzt werden muss, aber dass wir ja versuchen, voraussetzungslos zu sein und uns immer wieder zu befreien, aber dass uns gleichzeitig klar wird, dass wir ohne nicht auskommen. Ja, vielleicht kann man dann direkt zum letzten Absatz gehen. Ja. Der fängt mit dem Satz an, nicht ein Zirkel im Beweis liegt in der Frage nach dem Sinn von Sein, wohl aber eine merkwürdige Rück- und Vorbezogenheit des Gefragten, in Klammern Sein, auf das Fragen als Seinsmodus eines Seienden, ne? Ja, Rück- und Vorbezogenheit, das ist noch so ein Begriff, wo ich jetzt auch gerade nicht so mehr ganz, dadurch, dass wir jetzt auch den Absatz übersprungen haben. Jetzt habe ich gerade nicht zugehört. Sag's mal. Rück- und Vorbezogenheit, was das hier meint, die schon drin liegt in der Frage nach dem Sinn von Sein, ist im Grunde genommen auch wieder das Gleiche, ne? Also Hermeneutik, ein Begriff, den man mal bei Wikipedia nachschlagen kann. Ja, das ist halt eine Umschreibung. Also Rück- und Vorbezogenheit ist ja eine schöne Umschreibung für einen Zirkel. Ne? Ja. Also es ist kein Zirkel im Beweis, aber es ist eine Rück- und Vorbezogenheit. Also ja. Ne? Eine andere Form von Zirkel. Mhm. So. Okay. Also wie gesagt, ich habe hier auch sonst nichts Großartiges mehr, das jetzt noch der Erwähnung unbedingt wert sei. Ich bin gespannt auf den nächsten Paragraphen. Ja, ich bin da auch gespannt drauf. Na? Dann belassen wir es erstmal für diesen Paragraphen. Und wünschen einen schönen Tag. Wünsche ich auch, genau. Und verabschieden uns. Und wir freuen uns auf den nächsten Paragraphen. Genau, auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen.